das Ende des edelsten Mannes von allen, denen wir begegnet sind. Das Ende des besonnensten und gerechtesten aller Menschen, die je gelebt. Phaidon, ein Dialog des Platon. Nach der Übersetzung von Rudolf Kassner, für den Funk bearbeitet von Willi Schmidt. Sie hörten das Werk in einer Aufnahme des Süddeutschen Rundfunk Stuttgart. Die Rollen und ihre Sprecher waren Sokrates, Wolfgang Kieling, Phaidon, Manfred Tümmler, Echekrates, Sigmar Schneider, Ton und Schnitt Walter Jost und Waltraud Gruber, Regie Willi Schmidt. S2 Spielzeit. Abenteuer, Abenteuer, Abenteuer, Abenteuer, Abenteuer, Abenteuer. Abenteuer. Abenteuer. Dass man auf irgendeinem Gebiet neues Land betritt. Klapperschlangen weinen nicht. Sehnsucht, Abenteuer. Eine Entführung aus dem Stundentakt. Von Ulrich Land. Abenteuer definieren. Für mich ist ein Abenteuer, wenn so ein Seil auf der Straße oder auf dem Gehsteig gespannt ist und ich dann da drüber stolper oder sowas. Also für mich ist Abenteuer definiert im griechischen Sinne. Der Aufbruch in die Ungewissheit. Abenteuer ist eigentlich der Urwald selbst. Mein letztes Abenteuer war, glaube ich, eine Grubenfahrt in einer ungarischen Grube, in der wir Geräte ausprobieren wollten, wobei wir in einen Bergsturz gerieten. Das heißt, also ein Teil des Hangenden in dem Stollen stürzte herab, teils vor uns und teils hinter uns. Und wir waren da ganz froh, dass wir da wieder lebend rausgekommen sind. Das muss nicht unbedingt im Dschungel sein. Es ist für mich auch ein Abenteuer, in den Köpfen von Menschen was in Bewegung zu setzen. Also Abenteuer ist für mich, wenn es eigentlich so dämmert und wenn irgendeiner versucht, hinter einem herzurennen und man dann selber wegrennen muss und man reißt sich irgendwie einen Pullover auf oder man kriegt ein Loch in die Hose und fällt hin. Das größte Abenteuer war, ja, würde ich sagen, die Geburt meines Sohnes bislang. Also mein letztes Abenteuer in diesem Sinne, wie ich es vorher beschrieben habe, war die Überquerung der Antarktis. Was war Ihr letztes Abenteuer? Da kriege ich Ärger mit meiner Frau. Abenteuer sind Hochleistungen unter Sauerstoffschuld. Yes, the rhythm, the rebel, without a pause, I'm lowering my level. The hard rhymer, where you never been, I'm in. You want styling, you know it's time again. 20:03 Uhr, Dämmerstunde. Das Abenteuer im Zeichen der ersten Schritte. A, B, C. Die Katze lief in Schnee. Schnell weg da, weg da, weg da. Raus da. Ab da. Up, up and away. Ab. Ab ins Abenteuer. Ab durch die Mitte. Ab, B, C. Weg, weg, schnell. Schnell weg da, weg da, weg da. Sind in den Wald gegangen. Und dann sind wir die Straße hoch, wollten ein Picknick machen auf so einer Lichtung. Und dann hat der Stefan, der hat da so einen Stock gesehen und da steckt den Totenkopf drauf. Sie zählen knappe 10 Lenze und sind schon Abenteurer. Ausgewachsene Abenteurer. Das war wirklich einer. Wir haben uns nochmal hingetraut und den dann mitgenommen. Ja, jeder hatte ungefähr 2 Messer dabei. Du würdest auch vor dem Totenschädel Angst haben. Ihre Abenteuer sind winzig klein. Muss man halt immer ausweichen. Ein Kinderspiel. Und riesengroß. Ein Kinderspiel. Pechschwarze Nacht, irgendwo in der Eifel, Nieselregen. Wir standen an irgendeinem Waldrand. Nasse Schuhe, runtergerutschte Kniestrümpfe, die kurze Lederhose steif vor Kälte. Ich kaute die Zipfel meines Wölflingshalstuchs zu Fasern. Dann kam unser Rudelführer zurück vom Stammesleiter und gab die Instruktionen an uns weiter. Sofort alle Taschenlampen aus, Abmarsch einzeln in jeweils 10-minütigem Abstand. Wer unterwegs auf den nächsten wartet, ist disqualifiziert. Die rechte Hand immer an der Führungsleine lassen, 1700 Meter Leine durch den Wald gezogen. Also gut eine Meile immer der Leine nach. Unterwegs muss mit Überraschungen gerechnet werden. Wer heult oder schreit, zieht möglicherweise weitere Überraschungen auf sich. Wer das Ende der Leine erreicht, hat bestanden. Ich biss die Zähne zusammen, schloss die Hand um die Führungsleine, schluckte und marschierte los. Ein Kinderspiel. Die ersten Abenteuer sind Streifzüge, mini-kolumbianische Ausfahrten, Expeditionen mit dem Ziel der Entdeckung. Entdeckung, aus der Deckung locken. Also Bewältigung von Welt. Die jüngsten Abenteurer sind Wanderer, Wanderer zwischen zwei Welten. Die Einrichtung ihrer Abenteuer stellt die fremde, angsteinflößende Umgebung bereit. Die Ausrichtung ihrer Abenteuer besorgen sie selbst. Ein Kinderspiel. Mit der Zeit trivial, banal. Im Zuge des Älterwerdens muss es schon in Zacken schärfer kommen. Ja! Ja! Linke Schweine aufglitschen, Autos abfackeln und Fensterfronten entglasen, Kanaken klatschen. Das ist ein Sport für mich, sonst nix. Einfach die Lust auf Gewalt, sonst nix. Spiel, die Atmosphäre, das ist vielleicht 20%, aber 80% ist die Randale und die Boxerei. Sonst, das ist eigentlich das Beste daran, das Geilste daran. Wo ich auch aufgehe, wo ich meine Arbeit vergesse und dann sehe ich nur noch Fußball und Knallen, sonst nichts mehr. Sie können, jedenfalls die meisten, können ihren Krieg der Knöpfe nicht mehr vor der Pubertät erledigen. Dafür ist ihre Welt zwischen Nachhilfestunden und Betonburgen zu sehr verbarrikadiert, durchgeplant, zu reglementiert. Also müssen sie ihn nachholen. Und dann, versteht sich, ein Zacken schärfer. Der Krieg der Zähne. Ich war mal dabei, im Fußballstadion. Das waren 10 Mann. Wir haben zu einem Linken gesagt, du beißt jetzt in die Bordsteinkante. Tja, was sollte der dann schon machen? Und als er dann so da lag, ist einer mit dem Stiefel rauf auf seinen Kopf. Es war ein Crashing für ihn. Nein, nein, der Kiefer ist nicht gebrochen. Soll er auch nicht. Nur ein paar Zähne gehen drauf. Ein Hooligan im Nachrichtenmagazin Der Spiegel über das neue Abenteuer namens Bordsteinbashing. Einen Zacken schärfer. Wie gesagt. Kicks. And Action. Hauptsache Action. Ein paar Zähne müssen schon draufgehen. Und wenn es nicht die ihrer Altersgenossen sind, dann ist es das eigene Leben. Aus Surfen wird S-Bahn-Surfen. Sich in voller Fahrt von außen an U- oder wahlweise S-Bahnen klammern. Aus Kindern werden Leute. Aus Klettergerüsten Wolkenkratzer. Sind wir zum Hochhaus gefahren und haben uns überlegt, ja, mal aufs Dach klettern und so, ne? Macht ja auch Spaß. 12, 13 Stock, also. Und sind wir hoch und sind auch aufs Dach gegangen und haben von oben runter geguckt und so. Und fanden wir eigentlich ganz gut und so. Und dann hat, also ich weiß jetzt nicht wer, sind wir auf die Idee gekommen, dass man sich da mal ranhängen könnte und probieren könnte, wie lange man das aushält an dem Gelände, also. Das ist ein Absperrgeländer gewesen und da haben wir uns dann gesagt, so, wer traut sich nun da, sich da ranzuhängen und wie lange und oh, ist doch geil und so. Naja, aufregend, ne? Also man spielt eigentlich mit seinem Tod, ne? Ich meine, ich weiß nicht, ob das so viel mit Mut zu tun hat, ne? Ich meine, ist ja eigentlich ganz schön lebensmüde. Aber viele haben dann überlegt, ja, der eine hat eine halbe Minute, also muss ich eine Minute, weil, um der Gewinner zu sein, um mutig zu sein. Man wird auch manchmal bei manchen Klicken, wenn ich das so höre, da wird man auch aus der Clique gewiesen. Man muss auch eine besondere Mutprobe machen, um in eine Clique eingenommen zu werden oder so. Ein Auto klauen oder, weiß ich, Auto einschlagen, die Scheiben oder so. Sie leiden, sagen ihre Sozialarbeiter, sie leiden, ohne es zu ahnen, unter ihrem ungesättigten, dramatischen Bedürfnis. Was bleibt ihnen übrig, als sich ihre Abenteuer selber zu schaffen? Als selbst inszenierten Ausgleich? Als eigentherapeutische Maßnahme? Denn sie wissen zwar, was sie tun, aber sie wissen nicht, wer sie sind. Und der Tod sitzt grinend im Nacken. 24 Uhr, Geisterstunde. Das Abenteuer im Zeichen von Tod und Leben. Abenteuer. Abenteuer leben. Lebensabenteuer. Lebensabend. Lebensmittel. Mitten im Leben. Der Tod. Das Abenteuer. Bis das, der Tod. Ist ein Schnitter. Ist aller Anfang. Ist schwer. Rennfahrer sind glücklicher als andere Menschen, weil sie das Leben durch die Nähe des Todes stärker spüren. Marquez Alfonso de Portago, tödlich verunglückter Grand Prix-Fahrer aus Spanien. Der Tod, das absolute, das erste und letzte Abenteuer. Und wenn der Tod einem so ein bisschen den Nacken kitzelt, dann muss ich schon sagen, dass mir da ein angenehmer Schauer über den Rücken runterläuft. Rüdiger Neberg, professioneller Abenteurer. Und sein Kollege misst nach einem Arztdurchmarsch. Die Winterstürme in der Antarktis steigen bis zu 300 Stundenkilometern. In 300 Stundenkilometer Wind kann kein Zelt und kein Mensch überleben. In den Sommermonaten, in denen wir dort waren, kann es normalerweise diese Stürme nicht geben. Und wir haben nicht mit 300 Stundenkilometer Windgeschwindigkeit gerechnet, sonst wären wir nicht hingegangen. Und sie kamen auch nicht. Aber wären sie, einmal alle 1000 Jahre werden sie gekommen, dann wären wir nicht mehr hier. Also diese Risiken sind da. Und der Tod ist damit natürlich mit eine Möglichkeit. Aber ist nicht das Ziel. Es ist völlig falsch, wenn die Leute denken, ich suche den Tod. Ich bin nicht ein Todessehnsüchtiger, ich bin ein Überlebenssehnsüchtiger. Aber ich tue etwas, wo der Tod denkbar ist. Es scheint ein Widerspruch zu sein, dass ich die Todesgefahr mit einschließe, um ihr entgehen zu können. Aber dieses Spiel ist ja nur möglich, wenn die Todesgefahr da ist, dann kann ich der Todesgefahr ausweichen. Und das ist die Kunst. Der Tod ist ein Meister des Abenteuers. Denn er zeigt, dass man noch am Leben ist. Das Abenteuer kitzelt den Tod heraus. Je dichter der Tod, desto dichter das Leben. Desto vehementer die authentische Existenzerfahrung des Abenteurers. Also ich finde, dass wenn es noch so dunkler ist, dann ist es aber auch immer spannender. Dann hat man viel mehr Angst. Sehr aufregend. Sehr sogar. Also man erlebt dann was. Erstens macht das auch Spaß, wo irgendwas abzuhauen, wo man Angst vor hat oder so. Kann man auch irgendwie sehen, wie mutig man ist. Ist also auch ziemlich abenteuerlich oder spannend, wenn man die Gefahr ausgeht, dass man erwischt wird. Also irgendwie. Und ich habe, das ist allerdings der einzige Fall, einmal ganz konkret mit meinem Leben abgeschlossen. Das heißt, ich war einverstanden damit, dass ich sterbe. Nicht nur, dass ich in einer Notsituation war, sondern ich war so weit nach Tagen und dann mich noch festklammernd am Leben in eine Selbstverständlichkeit hineingerutscht. Jetzt sterbe ich und ich bin damit einverstanden und es ist eigentlich schön zu sterben, dass ich selber das Gefühl hatte, nachher, als ich zufällig wieder herauskam, ich bin damals gestorben und ich habe ein neues Leben angefangen. Aber das war nicht so, dass ich mir den Tod gewünscht habe, sondern ich war damit einverstanden. Ich hatte nicht das Gefühl, jetzt möchte ich sterben, weil ich so kaputt war, sondern ich war damit einverstanden. Ich war total kaputt und ich war ausgedurstet. Ich hatte seit 5 Tagen nichts gegessen und vor allem hatte ich erfrorene Finger und erfrorene Füße. Und ich hatte schon einen Bruder verloren bei der gleichen Reise. Es war beim Abstieg vom Nanga Parbat, dass ich mir gesagt habe, ich will gar nicht mehr weitergehen. Ich bin jetzt einverstanden damit, dass ich zu sterben habe. Und es war eigentlich ein schönes Gefühl. Und ich bin zufällig herausgekommen aus dieser Situation und lebe noch und habe damit ein zweites Leben angefangen. Das Sein ist das Wagnis schlechthin. Das Seiende ist, insofern es das Je und Je Gewagte bleibt. Das Sein des Seienden ist das Wagnis. Martin Heidegger. Ich abenteure, also bin ich. Der drohende Tod aber ist der größte Existenzbeweis. Sei es im Spiel, im Sport, im Krieg. Sei es im Spiel. Wir sind ja im Grunde genommen normale Menschen und weiß ich, keine Rechtsextremen oder keine Wehrsportgruppen. Ne? Wir gehen normal arbeiten wie jeder andere. Andere bei uns sind bei der Bundeswehr. Klar sind wir ganz normale Menschen. Nur am Wochenende geben halt der Beschäftigung nach. In England und USA zählen sie nach Hunderttausenden. In Frankreich und den Niederlanden nach Zehntausenden. In der Bundesrepublik sind sie seit knappen 3 Jahren dabei, sich zu formieren. Die Fans des Gotcha-Spiels. Die Killer mit den Farbkleckswaffen. Was heißt hier Spiel? Immerhin geht es um Menschenjagd. Ab 230 Mark aufwärts kostet die Waffe. Sie verschießt mit Gasdruck 17mm Patronen aus Gelatine, gefüllt mit Farbe. Gespielt wird sonntags in Steinbrüchen, Waldstücken, auf altem Bahngelände. Herz- und Kopftreffer gelten als Todesschuss. Die Toten nehmen die Armbinde ab, halten sie über den Kopf und verlassen unter strenger Bewachung von Schiedsrichtern das Spiel, das Schlachtfeld. Die Mannschaft mit der höchsten Killerquote hat gewonnen, das sogenannte Survival-Spiel. Sowohl von Privatclubs als auch im Rahmen von Börsenmakler- und Managerfortbildungen, die von Firmen mit so sprechenden Namen wie IBM, Kodak, Chase Manhattan Bank und anderen veranstaltet werden. Sei es im Sport. Ja, das Soloklettern ist so eine Sache für sich. Also da kommt natürlich in ganz extrem hohem Maße der Nervenkitzel dazu. Sagt Florian Schmitz, Bergsteiger aus Köln. Solo heißt wirklich ganz ohne Netz und doppelten Boden. Also wenn man fallen würde, würde man runterfallen. Und bei den Höhen, das spielt sich dann, sagen wir mal, zumindest in Höhen über 15, 20 Meter ab. Auch mit Sicherheit, wenn man es überlebt, zumindest sehr, sehr schwere Verletzungen davontragen würde. Aber es gibt es natürlich auch in hohen Wänden, wo man dann keine Überlebenschance mehr hätte. Bobfahrer, Skiläufer, Rennfahrer, Bergsteiger, Boxer. Sportarchive verbürgen, dass die Zahl der nach 1945 in den sogenannten Risikosportarten getöteten Athleten in die Hunderte geht. Die Lust am sportlichen Höchstrisiko, der Wettlauf mit den Kontrahenten, vor allem mit dem härtesten, dem endgültigen Kontrahenten, dem Tod, der Wettkampf um Kopf und Kragen putscht sie auf, versetzt sie in Hochstimmung. Die dichtesten Zuschauertrauben bilden sich an den gefährlichsten Risikopunkten der Rennpisten. In Le Mans töteten 1955 die Trümmer des aus dem Ruder gerasten Rennwagens von Pierre Levesque nicht nur den Fahrer selbst, sondern mit ihm 82 Zuschauer. Sei es im Krieg. Februar 1991. Ich starre entgeistert auf ein Zeitungsfoto. Englische Kids mit strahlendem Lächeln und zum Siegeszeichen erhobenen Händen. Sie lachten, aber es war bitter ernst. Sie zogen als freiwillige Soldaten in das große Golfspiel, das mindestens 100.000 ihrer Kollegen das Leben kostete. Aber die englischen Youngsters marschierten zufällig auf der richtigen Seite. Auf der Seite der Computer. Das Abenteuer Golfsieg war bekanntlich vor allem ein Videospiel, von Türmen braver Disketten exakt berechnet, ein perfekt gedrehter Abenteuerfilm ohne existenzielles Risiko für die Regisseure. Aber mit gerade noch hinreichend großem Prickel, insofern es sich zwar um eine elektronisch vermittelte, dennoch aber unverkennbar wirkliche Wirklichkeit handelte, um Spiel und Krieg, um Wargames. Ein Abenteuer aber? Ein echtes? Ein nennenswertes Abenteuer, eines, das sich lohnt, steht dem Tod Auge in Auge gegenüber. Der Abenteurer? Der echte? Hüpft dem Tod auf die Schippe, um wieder davon runterspringen zu können. Im Umgang mit dem Tod ist nichts paradoxer als das Abenteuer. Es sucht und flieht ihn gleichzeitig. Brenzlige Situationen werden aktiv aufgesucht. Die Angst versucht, um sich zu beweisen, dass man mit der Angst fertig wird. Schockstarre und Ohnmacht verwandeln sich in Euphorie. Aus passiver Hilflosigkeit mach aktive Bemeisterung. Stress-seeking behavior, selbstidentifizierende Angstbewältigung. Deshalb ist das Abenteuer ein Lustgewinn, hat utopisierende, ich-stärkende Wirkungen, evoziert ein unheimliches Kraftgefühl. Am intensivsten natürlich im Angesicht des Todes. Mindestens im Schatten des Todes. Abenteuer. Passion und Obsession. Leidenschaft, die Leidenschaft, um sie zu besiegen. Spätestens der Beifall in den Klatschspalten der Magazine. Der Beifall für seinen Tod ist dem Märtyrer das Salz in der Suppe. Drei Uhr, Traumstunde. Das Abenteuer im Zeichen des Rausches. Ich abenteure. Also bin ich. Bin ich mitten im Traum. Abenteurer. Abendträumer, Tagträumer. Abenteuer, der Stoff. Der Stoff, aus dem die Träume sind. Die Träume vom großen Abenteuer. Werden nie ausgeträumt. Weil ihnen der Stoff nicht ausgeht, denn den hält der Körper selbst bereit. Das Abenteuer führt geradewegs direkt ins Zentrum. Ins Aktivierungszentrum. Ins Zwischenhirn. Unerwartete Reize werden ohne Einschalten des Großhirns über die Nebenäste der Nervenbahnen in eine zunächst diffuse Gesamterregung übersetzt. Von dort strömen durch hormonale Vorgänge, zum Beispiel Adrenalinausschüttung, Weckimpulse zur Großhirnrinde. Adrenalin, Hormon des Nebennierenmarkes, Reizstoff der sympathischen Nervenfasern. Steigert Pulsfrequenz, Blutdruck, Minutenvolumen der Herzförderung. Verminderung der Darmtätigkeit, Erweiterung der Bronchien und der Pupillen, Erektion der Haarmuskeln. Grundumsatzsteigerung durch Förderung des Sauerstoffverbrauchs, löst zentralnervöse Unruhe aus. Im dritten Schritt fließen vom Großhirn wieder Impulse zum Zwischenhirn zurück und wieder in die andere Richtung und wieder. Ein ständiges Hin und Her, ein ständiges Korrigieren von Wahrnehmungen und Reaktionen, ein funktionskreisartiges Zusammenwirken. Das Hirn arbeitet auf Hochtouren. Nerven und Muskelfasern sind zum Zerreißen gespannt, zum Absprung bereit. Zu Hochleistungen unter Sauerstoffschuld. Sauerstoffschuld, um den Sauerstoff zu erfahren, die Atemwege zu spüren. Zu spüren, ich bin im Extrem, mittendrin im Grenzbereich. Ich bin. Bei aller Angst stellt sich ein Hochgefühl ein. Eine enorme Spannkraft. Ja, man gerät richtig in Zugzwang durch diese ganzen Strömungen. Aber das liebe ich auch. Dass man einfach, wenn man wirklich Abenteuer erlebt hat, sowas immer erleben will. Dass man also schon auf der Tour sich wieder überlegt, auch wenn es noch so schlimm gewesen ist. Naja, also wenn ich jetzt mal 3 Tage unter dem Kaffee gesessen habe, was kann ich dann danach machen? Jedes Abenteuer ist nur ein Vorabenteuer. Also bei der Antarktis war es so, dass ich so großen Spaß hatte, viele Tage, nicht alle Tage, am Laufen, dass ich schon während der Reise mir neue Abenteuer im Eis ausgedacht habe. Das heißt, ich habe schon mit 3 Projekten bin ich nach Hause gekommen, die habe ich inzwischen ausgearbeitet. Bin dabei, die zu organisieren. Der Wiederholungszwang des Abenteuertäters. Das Abenteuer stillt den Abenteuerhunger nicht, sondern hält ihn wach und den Hungernden am Leben. Das Abenteuer ist ein Nimmersatt. Medizinisch nicht ganz ohne Grund, wie es scheint. Endorphine, körpereigene Substanzen, die an den Synapsen der Nervenzellen die Weiterleitung der Schmerzinformation blockieren, werden gebildet aus Morphin, einem Hauptableger des Opiums. Diese körpereigenen Betäubungsmittel, Rauschmittel, sind wohl verantwortlich zu machen für den ekstatisch-rauschartigen Zustand im Moment des Abenteuerbeginns. Sie treten im Zuge der Adrenalinausschüttung, sozusagen im Gegenzug, mit in Szene und führen zu einer Art endogenem Flash, dem Trip von innen. Und dieser Rausch schreit, wenn er sich wieder verzogen hat, nach nochmal und mehr und wieder. Der Abenteurer in den heimischen 4 Wänden kommt binnen kürzester Frist voll auf Turkey, auf Angst-Turkey. Er lechzt nach dem nächsten Blitzschlag des Abenteuers. Der Abenteuermorphinismus. Der Abenteurer ist abhängig wie ein Junkie, der wie das tägliche Brot seine Ration körpereigener Opiate braucht. Und er weiß, erst wenn das nächste Abenteuer an die Tür klopft, stellt sich die Dröhnung, der Junk, wieder ein. Dann aber mit tödlicher Sicherheit. Damit man die Schmerzen nicht verspürt, damit man wach ist wie ein wildes Tier, wie ein verletztes Tier und das dann eben durchsteht. Und wenn man wieder daheim ist, dann wünscht der Körper diesen Schuss wieder. Ich sage es jetzt absichtlich negativ auf die Drogen übertragen. Mit dem Unterschied allerdings, dass dich diese körpereigenen Opiate nicht kaputt machen. Also das ist sicherlich nicht negativ, sondern wenn schon für den Körper gesund. Aber es könnte in der Steigerung so weit führen, dass jemand früher oder später wirklich zu weit geht. Also es ist eine Gefahr da, dass diese Suchtartige immer mehr an Grenzsituationen, an Grenzabenteuer wollen, früher oder später in die absolute Steigerung des Sich-Umbringens führt. Zum Letzten, zum Königsschuss. Der Tod ist der Meister des Abenteurers. Sie hörten Klapperschlangen weinen nicht. Sehnsucht Abenteuer. Eine Entführung aus dem Stundentakt von Ulrich Land, Teil 1. Es sprachen Hartmut Stanke, Marianne Lochert, Rudolf Jürgen Bartsch, Peter Lieck, Marianne Roger und der Autor Ulrich Land. Ton und Technik Herbert Kuhlmann und Else Tratnik. Regie Klaus-Dieter Pittrich. Produktion Westdeutscher Rundfunk 1992.